Ein deutsches Märchen. Prinz Bajaja und sein Zauberpferd. Es war einmal in einem fernen Land, da brachte die Königin eines friedlichen Königreichs Zwillinge zur Welt. Im Schloss freuten sich alle mit der Königin. Der König selbst aber kämpfte immer noch in fernen Kriegen. Aber die Nachricht erreichte ihn schnell. Als die Jungen größer wurden, war der Erstgeborene etwas wilder und spielte draußen so oft er konnte. Sein Bruder dagegen spielte lieber drinnen. Er folgte seiner Mutter und ging erst dann nach draußen, wenn sie mit ihm in den Garten spazieren gehen wollte. Aus diesem Grund wurde der jüngere Prinz der Liebling seiner Mutter. Welcher ist der Ältere, meine Liebe? Die Königin wusste, dass er fragte, weil der Älteste den Thron des Königs erben würde. Wohlan! In nicht ferner Zukunft wirst du der nächste König sein. Will hatte genug davon, immer zu hören, dass sein Bruder der zukünftige König ist. Er schüttete seinem Pferd sein Herz aus. Ich möchte die Welt sehen, große Abenteuer erleben. Ich bin es so leid zu hören, dass mein Bruder einst König werden wird. Und zu seinem Erstaunen: Wenn du zu Hause nicht glücklich bist, geh hinaus in die Welt. Das kleine Pferd sprach mit menschlicher Stimme. Wie kommt es, dass du sprechen kannst? Oh, frag nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich will dein Freund und Berater sein, solange du mir gehorchst. Aber gehe nicht ohne die Erlaubnis deines Vaters. Nimm niemanden mit und besteige kein Pferd außer mir. Das verspreche ich. Das verspreche ich. Der Prinz bettelte und flehte den König an, aber der wollte seinen Sohn nicht gehen sehen. Er wollte ihn einfach nicht gehen lassen. Erst nach viel gutem Zureden der Königin gab der König nach. Aber der König wollte immer noch, dass der Prinz sich auf eine Art und Weise auf den Weg machte, die seinem Rang geziemte, mit einer großen Eskorte von Männern und Pferden. Wozu brauche ich so eine Eskorte, Vater? Mir genügt ein wenig Geld und ich werde auf meinem Pferd davonreiten. Wieder musste der Prinz bitten und flehen, bis es ihm endlich gelang, das zu bekommen, was er wollte. Bitte, versprich mir, innerhalb eines Jahres zurückzukehren oder Nachricht zu senden, wo du bist. Das will ich, Mutter. Lebt alle wohl! Das kleine Pferd lief los mit einem überraschenden Tempo für so ein altes Tier. Aber das war kein gewöhnliches Pferd. Die Jahre hatten ihm nichts anhaben können. Sein Fell war glatt und seine Beine stark. Egal wie weit er lief, er war immer frisch wie ein junges Reh. Lass uns in diese Stadt gehen. Das werden wir. Du wirst alleine in die nahegelegene Stadt gehen und so tun, als wärst du stumm. Ha! Stumm? Könnte ich nicht einfach ein schöner Fremder sein? Du darfst dich niemals verraten. Zeige dich vor dem König, damit er dich in seinen Dienst stellt. Wenn du etwas brauchst, kommst du zum Felsen und klopfst dreimal. Dann öffnet er sich. Gut. Dann werde ich mich verkleiden. Der Prinz stellte sich dem König vor. Er verkleidete sich, indem er ein Auge verband und sein Gesicht blass und fahl machte. Der König sah den armen Prinzen voll Mitleid an. Der König bemitleidete ihn, weil er so jung und stumm war, und stellte ihn in seinen Dienst. Der Prinz bewies, dass er fähig war. Es dauerte nicht lange, bis der König ihm die Haushaltsführung überließ. Er leitete die Diener an und gab dem König Ratschläge. Er war ständig im Schloss zugange und erledigte eine Aufgabe nach der nächsten. Alle mochten ihn und nannten ihn bald Bajaja, denn das war der einzige Laut, den er von sich gab. Bajaja, Der König hatte 3 Töchter, eine schöner als die andere. Stobena, die Älteste, Budinka und Slavena, die Jüngste. Der Prinz war gern mit ihnen zusammen. Und da er vermeintlich stumm und hässlich war, hatte der König nichts dagegen, dass er Zeit mit den Töchtern verbrachte. Sie mochten ihn und nahmen ihn immer mit, wohin sie auch gingen. Und er mochte sie auch. Doch er mochte Slavena, die Jüngste, am liebsten. Alles, was er für sie tat, tat er ein bisschen besser als für die anderen. Die Kränze band er voller und er gestaltete sie noch schöner. Stobena und Budinka neckten Slavena deswegen. Aber die hatte nichts dagegen, auch nicht gegen die Aufmerksamkeiten bei Jajas. Eines Tages sah Bajaja, dass der König traurig aussah und fragte ihn in seiner Gebärdensprache, was los sei. Kann es denn sein, mein lieber Junge, dass du den Albtraum, der uns droht, nicht kennst? Vor Jahren flogen 3 Drachen durch die Luft und landeten auf einem großen Felsen in der Nähe. Der erste Drache war 9-köpfig, der zweite 18-köpfig und der dritte 27-köpfig. Sie verwüsteten das Land, verschlangen das Vieh und töteten Menschen. Die Drachen griffen auch die Stadt an. Um sie zu beschwichtigen, stellten wir alles Essen, das wir hatten, vor die Tore. Aber so hungerten wir bald selbst. In meiner Verzweiflung ließ sich eine alte, weise Frau an den Hof rufen und fragte sie, ob es einen Weg gäbe, diese Monster aus dem Land zu vertreiben. Nun, dieser Weg war, den Monstern meine 3 schönen Töchter zu versprechen, sobald diese erwachsen waren. Damals waren meine Töchter nur kleine Kinder. Und um mein zerstörtes Land zu retten, versprach ich also den Drachen meine Töchter. Meine arme Königin starb vor Kummer, aber meine Töchter wuchsen auf und ahnten nichts von ihrem Schicksal. Sobald ich den Handel abgeschlossen hatte, flogen die Drachen davon und wurden bis gestern nie wieder gesehen. Nie wieder. Bis mich letzte Nacht die Nachricht erreichte, dass die Drachen wieder in ihrem Felsen sitzen und furchtbar brüllen und schnauben. Also muss ich ihnen morgen mein ältestes Kind opfern. Übermorgen mein zweites, dann mein jüngstes. Dann werde ich ein armer, einsamer alter Mann sein, der alles verloren hat. Alles verloren. Bajaja erzählte die Geschichte von den Drachen und den Töchtern des Königs. Ich weiß, ich habe dich hierher gebracht, damit du die Prinzessin retten kannst. Ich verstehe nicht. Es ist dein Schicksal. Komm morgen früh zurück und ich werde dir sagen, was du tun sollst. Oh, danke, kleines Pferd. Bajaja war von so viel Freude erfüllt, dass er sein Gesicht verbergen musste, damit er nichts verriet. Hebe den Stein unter meinem Trog hoch und nimm heraus, was du findest. Alle 3 Rüstungen sind für dich. Aber heute ziehst du die rote an. Aber ich bin kein Ritter. Habe keine Angst. Kämpfe mutig mit dem Monster und vertraue deinem Schwert. Und denk daran, steig nicht von mir ab. Tritt zurück! müssen sofort zu Vater zurück und ihm die Neuigkeiten erzählen. Morgen bin ich dran. Ich frage mich, ob dieser Ritter auch für mich kämpfen wird. Obwohl die Zukunft ihnen immer noch Angst machte, hatten sie doch wieder Hoffnung und es gelang Bayaya sogar, sie zum Lachen zu bringen. Bayaya tanzte fröhlich umher und versicherte den beiden anderen Töchtern, dass auch ihnen nichts passieren würde. Da ist er! Bayaya trat erneut als unbekannter Ritter auf, diesmal in der weißen Rüstung. Er griff den 18-köpfigen Drachen an und besiegte ihn nach einem weiteren tapferen Kampf. Ein weiterer Kampf, ein weiterer erstaunlich einfacher Sieg für Bayaya. Es war verkehrt, diesen tapferen Ritter nicht anzusprechen, bevor er davonritt. Morgen, wenn er mich rettet, werde ich vor ihm knien und nicht aufstehen, bis er einverstanden ist, mit mir ins Schloss zu kommen. Was ist los, Bayaya? Ja, morgen werden wir alle diese geheimnisvollen Ritter treffen. Bayaya konnte ihn nicht abschlagen, vor allem als Slavena vor ihm kniete und ihn so bezaubernd ansah. Sein Herz schmolz und er war bereit, alles zu tun, wonach sie verlangte. Warum hast du das getan? Sie dürfen niemals wissen, wer du bist. Slavena und der König waren sehr enttäuscht, dass ihr Retter so schnell wegritt. Aber als sie zurück ins Schloss kamen, freuten sie sich sehr darüber, dass sie am Leben waren. Kurz darauf erklärte ihnen der König eines mächtigen Reiches den Krieg. Der König ließ die Adligen aus allen Teilen des Landes zusammenrufen. Viele tapfere Adelige standen nun vor dem König. Sie kamen und der König versprach ihnen die Hände seiner drei schönen Töchter als Gegenleistung für ihre Unterstützung. Das gefiel den Männern sehr und jeder junge Adlige schwor seine Treue und eilte nach Hause, um seine Truppen zu sammeln. Von allen Seiten strömten Truppen zusammen und bald war der König bereit, in den Kampf zu ziehen. Der König überließ die Bewirtschaftung der Burg Bayaya und vertraute ihm auch die Sicherheit der drei Prinzessinnen an. Bayaya nahm seine Pflichten ernst. Er kümmerte sich um das Schloss und plante Unterhaltung für die Prinzessinnen, damit sie glücklich und heiter blieben. Eines Tages klagte er über Übelkeit, aber anstatt einen Arzt aufzusuchen, sagte er, er würde ins Feld gehen und einige Heilkräuter pflücken. Die Prinzessinnen lachten über diese Idee, aber sie ließen ihn gehen. Das kleine Pferd verlor keine Zeit. Die Armee des Königs wird schwächer. Bald wird sich ihr Schicksal entscheiden. Zieh die weiße Rüstung an, nimm dein Schwert und lass uns gehen. Bayaya schlug rechts und links auf die Feinde ein und kämpfte so mutig, dass auch die Truppen des Königs neue Kraft schöpften. Sie sammelten sich um den weißen Ritter und kämpften so tapfer, dass der Feind bald Angst bekam, sich zurückzog und der König einen mächtigen Sieg errang. Bitte, tapfere Ritter, kommt mit mir in mein Zelt, um den Sieg zu feiern. Vielen Dank, König, aber ich kann nicht. Als die Prinzessinnen hörten, dass der unbekannte Ritter wieder erschien und den Sieg davontrug, wollten sie nicht die Braut eines Adligen werden, denn sie hofften, dass der Ritter vielleicht eine von ihnen wählen würde. Meine lieben Streiter im Krieg, ich habe denen von Ihnen, die mich im Kampf unterstützt haben, die Hände meiner Töchter versprochen. Sie alle haben mir tapfer geholfen. Jeder von Ihnen verdient die Hand meiner Töchter. Aber leider habe ich nur 3 Töchter. Um zu entscheiden, welche 3 von ihnen meine Töchter heiraten sollen, mache ich diesen Vorschlag. Sie alle stellen sich im Garten auf in einer Reihe und jeder meiner Töchter wirft einen goldenen Apfel vom Balkon. Dann muss jede Prinzessin den Mann heiraten, zu dem ihr Apfel rollt. In dieser Nacht gab es ein großes Fest, aber Slavena blieb in ihrer Kammer und weigerte sich, unter den Gästen zu erscheinen. Das kleine Pferd trug zum letzten Mal seinen Herrn. Als sie die Burg erreichten, stieg Bajaja ab. Er küsste seinen treuen Freund zum Abschied und das kleine Pferd verschwand. Ich würde gern mit dir sprechen, Prinzessin. Bist du so wütend auf deinen Bräutigam, dass du dich vor ihm versteckst? Du bist mein Bräutigam. Bajaja ist mein Bräutigam. Aber ich bin Bajaja. Ich bin der Invalide, der euch Kränze geflochten hat. Der Ritter, der dich und deine Schwester gerettet und deinem Vater im Kampf geholfen hat. Sieh! Hier ist das Stück des Umhangs deines Vaters, mit dem er meinen verletzten Fuß verband. Als nun alles offenbart war, freute sich der König. Die Gäste wunderten sich. Und Slavena und Budinka sahen einander voller Neid an. Nach der Hochzeit ging Bajaja mit Slavena auf eine Reise, um seine Eltern zu besuchen. Als er seine Heimatstadt erreichte, waren alle überglücklich über seine Rückkehr, denn sie hatten ihn schon seit langem für tot gehalten. Es dauerte nicht lange, da wurde Bajaja zum König gekrönt. Er lebte lang und in Frieden und genoss das ungetrübte Glück mit seiner Frau.